Einen schönen guten Morgen wünsche ich allen, die jetzt schon eingeschaltet haben. Die Klangspielungen sind wieder an den Turntables, heute mit der 14. Sendung, die es in sich hat. Was steht so an? Heute gibt es ein dickes Progressive-Special mit mir, Tom Welter und dem Highline. Zusammen werden wir versuchen, euch den Sommer ein wenig näher zu bringen. 6 Stunden haben wir dafür Zeit, beginnen werde ich. Und ab 15 Uhr wird der Highline das Ruder an sich nehmen, um euch ins Feierwochenende zu entlassen. Wer mehr über die Klangspione erfahren möchte, der gehe auf www.klangspione.de. Dort gibt es auch ein Guestbuch, wo ihr euch eintragen könnt. So, und ich halte jetzt einfach mal meinen Mund und schwinge mich an die Turntables. Viel Spaß mit meinem Sound in den nächsten 3 Stunden. Thank you. Thank you. immer noch in the Mix. Tom Welter mit mir auf MTH Elektro mit den Klangspionen. Und weiter geht's. I'm not Thank you. Sendung. Tom Welter ist mein Name. 34 Grad zeigt das Thermometer. Bei einigen Regenzeit gehört. Eine Stunde spiele ich noch. Danach kommt der Highline. Mit 3-Stunden-Set. Einfach weiter zuhören. Viel Spaß. Deep inside. Please lick it. I like it hard. We'll be right back. Das war's mit mir. 3 Stunden gespielt. Ich gebe jetzt ab an den Highline. Tschüss an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Program. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millette and his orchestra are offering a program of dance music. This is nothing.